Kundgabe 4028. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.04.1947. Kirche Christi. Petrus, der Fels. Weltliche Organisationen. Die zu meiner Kirche gehören, werden sich finden und eng zusammenschließen. Und ihr Wille wird stets sein, in der Wahrheit zu wandeln, in der Liebe zu leben und mir zu dienen in Zeit und Ewigkeit. Denn sie tragen meinen Geist in sich. Sie haben den Geistesfunken, der mein Anteil ist, zum Leben erweckt. Und sie sind so zum Mitglied meiner Kirche geworden, die ich selbst gegründet habe. Und ich werde sie segnen immer da. Wer in der Wahrheit steht, das heißt, wer von meinem Geist in sich gelehrt wird, der weiß auch, dass Liebe und Glaube die Grundmauern meiner Kirche sind. Er weiß auch, wie ich mein Wort verstanden haben will. Du bist Petrus, der Fels. Auf dir will ich meine Kirche bauen. Er weiß ferner, dass keine Organisation, die Menschen gebildet haben, darunter zu verstehen ist, sondern dass meine Kirche alle Menschen umfasst, die das rechte Verhältnis zu mir hergestellt haben durch ihren Willen und ihre Liebe zu mir und zum Nächsten. Ich fordere von den Menschen nur Erfüllung meines Liebegebotes und starken Glauben und habe denen die ewige Seligkeit versprochen, das ewige Leben, die an mich glauben. An mich glauben aber heißt, meine Lehre anzunehmen als göttlich und ihr entsprechend zu leben. Und denen versprach ich das ewige Leben. Und also müssen diese auch zu meiner Kirche gehören, zur Gemeinschaft der Gläubigen, die ich meine Kirche nenne. Benötigen sie aber nun einen weltlichen Zusammenschluss, der hergestellt wird durch die Zugehörigkeit zu einer Organisation, die von weltlicher Seite ihren Ausgang nahm? Diese Frage ist von so großer Wichtigkeit, dass sie eingehend betrachtet werden muss. Es gibt keine Organisation, die sich rühmen könnte, in mir ihren Gründer zu haben. Doch kann eine jede voll und ganz sich meiner von mir gegründeten Kirche angliedern. Also könnten ihre Mitglieder sich als zu meiner Kirche gehörig fühlen, so sie sich zum Fels des Glaubens gestalten. Es muss als erstes in einer Organisation der Charakter meiner Kirche vorherrschen. Es müssen die Anhänger von tiefstem Glauben erfüllt sein an mich. Dann umfasst also die weltlich gegründete Kirche meine Gläubigen. Und diese wieder können in jeder Organisation sich als Anwärter meines Reiches betrachten. Denn sie gehören meiner Kirche an, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Meine Worte sind rein geistig zu verstehen, das heißt, sie enthalten nur die Aufforderung zu unerschütterlichem Glauben, und von diesem abhängig ist das Wirken des Geistes, der meiner Kirche sicherstes Wahrzeichen ist. Denn wer den rechten Glauben hat, der hat auch die Liebe, weil der rechte Glaube nur lebendig ist durch Werke der Liebe. Und das Zeichen des Lebens ist die Äußerung meines Geistes im Menschen. Wer also vom Geist belehrt wird, wer erfüllt ist von seiner Wahrheit, der kann sich mit Recht zu meiner Kirche zählen. Er gehört zu den Meinen und er wird auch voller Überzeugung eintreten für meine Lehre. Denn er selbst hat sie aufgenommen mit Herz und Verstand. Sie hat seinen Glauben verstärkt und ihn frei und glücklich gemacht. Und es treibt ihn die Liebe dazu, den Mitmenschen das Gleiche zuwenden zu wollen. Es ist nun aber keineswegs Bedingung, dass eine weltlich-kirchliche Organisation die Menschen erst zu Anwärtern für das geistige Reich macht. Denn wieder ist es nur das Herz, auf das ich sehe, der Wille des Menschen und seine Gedanken. Drängen Sie mir zu, dann hat er auch mich schon gefunden. Schweifen Sie ab vom rein Geistigen, dann wird eine kirchliche Organisation keine Änderung dessen herbeiführen. Denn was unter Zwang geschieht, hat keinen Wert vor meinen Augen. Das Verlangen nach mir aber kann in jedem Menschen erweckt werden, nur durch Bekanntgabe meines Wortes. Das ist es, weshalb ich die weltlich-kirchlichen Organisationen nicht verdamme, sondern insofern unterstütze, als dass ich auch die in ihnen wirkenden Lehrkräfte unterstütze, soweit dies angängig ist und ihr Leben gleichzeitig meinen Geboten entspricht. Und gehört einer von ihnen meiner von mir gegründeten Kirche an, dass er also fest und unerschütterlich glaubt an meine Liebe, Macht und Weisheit, dann erfülle ich ihn mit meinem Geist, auf dass er erfolgreich einwirken kann auf die Schar seiner kleinen Gemeinde, auf dass auch sie das Wort begehren, durch das allein sie ausreifen können. Dennoch ist es weit verdienstvoller, so der Mensch von sich herausringet und suchet, so er auf seine innere Stimme achtet, die ihm ständig das Rechte kundtun wird und ihn anhalten wird zum Wirken in Liebe. Befolget er diese Stimme, dann kommt er mir bedeutend früher näher. Er fasst mein Wort lebendig auf. Er nimmt es auf in sein Herz. Und er lebt es auch aus. Er wird in Wahrheit der Kirche Christi angehören, die unüberwindlich ist. Und selbst den stärksten Anstürmen, die höllische Kräfte noch zum Ende unternehmen werden, standhalten wird. Denn auch diese Verheißung habe ich den Menschen gegeben, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Denn meine Kirche ist unveränderlich und sie bleibt bestehen bis an das Ende. Und sie wird auch der Grundstock alles geistigen Strebens auf der neuen Erde sein. Es wird jeder meiner Kirche angehören, weil nur die Tiefgläubigen, mich über alles liebenden Menschen diese neue Erde beleben werden, während alles andere abfällt, so wie sie nur Mitglieder von weltlich-kirchlichen Organisationen sind, die ohne inneres Leben sind. Amen.